10 Minuten später waren auch Zane und Canavan wieder da, wobei letzterer sogar die umständliche Suche nach dem Hausschlüssel auf Band festhielt. Ellie hatte einen riesigen Schlüsselbund, aber irgendwann war der richtige gefunden. »Das Haus stand sperrangelweit offen«, erklärte Zane. »Auch die Fenster, alles. Die Hintertür und die Terrassentüren habe ich von innen verriegelt. Diese Mrs. Bell muss eine arglose Seele gewesen sein.« »Na, sie hatte die Kinder ja dabei«, dachte ich. »Da war alles andere vielleicht nicht so wichtig.« Nach erneutem Gefummel am Schlüsselbund schloss Zane auch die Garage ab. Canavan hatte mittlerweile seine Dreharbeiten beendet und gemeinsam gingen wir an die Straße zurück. Die Polizisten zogen ihre Masken zum Hals herunter. Ich hatte meine wieder einmal vergessen, aber auch sowieso nicht mit Begegnungen gerechnet. »Für Sie arbeitet doch Ito, richtig?« sagte Zane, »dieser japanische Amerikaner aus Palm Village.« Ich bejahte. »Auch für Mrs. Bell?« »Nein, nur für uns. Mrs. Bell hatte Plant World für die Gartenarbeiten. Jedenfalls habe ich deren Fahrzeuge hier stehen sehen, bestimmt zweimal die Woche.« »Aber sonst keinen Hausmeister? Also jemanden, der auch mal ein verstopftes Abflussrohr oder ein undichtes Dach beheben könnte?« »Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht kann Mr. Ito da weiterhelfen.« Zane kratzte sich am Kinn. »Ah, dann war sie offenbar handwerklich begabt. Soll bei Frauen ja vorkommen. Nur weil man denkt, dass die Kinder 40 Jahre nach deren Tod noch leben, heißt das ja noch lange nicht, dass man keine Gummidichtung austauschen oder eine Fensterscheibe einsetzen kann.« »Ich weiß nicht«, sagte Canavan, »warum hat sie da nicht längst das quietschende Rad geölt?« »Vielleicht gefiel es ihr ja so«, sagte ich. »Oder Unsinn«, sagte Canavan und lachte, »niemand mag ein quietschendes Rad. Andererseits gibt es da nicht diese Redensart, wer am lautesten ist, bekommt das meiste Fett ab?« Zane antwortete nicht, ich auch nicht, dachte aber, dass es die Jungs vielleicht so haben wollten. Vielleicht war das Quietschen auch eine Art Einschlafhilfe nach einem schönen, mit Planschen und Spielen verbrachten Tag. Quietsch, Pause, quietsch, Pause, quietsch. Der Rettungswagen und zwei der Streifenwagen waren bereits abgezogen, als wir schließlich wieder am Ort des Geschehens standen, den die anderen Beamten vorsorglich mit gelbem Flatterband abgesperrt hatten. Wir duckten uns drunter durch. Ich fragte Officer Zane, was jetzt mit dem Haus geschehen werde und wer die Beerdigung organisieren solle. »Da sei er überfragt«, antwortete er. »Sie hat wahrscheinlich ein Testament hinterlassen. Irgendwer wird im Haus nachforschen müssen.« »Hilfreich wären auch Ihr Handy und andere Unterlagen. Ihre Kinder und Ihr Mann leben ja nicht mehr, aber wahrscheinlich hat sie irgendwo noch Verwandte. Bis die ermittelt sind, wäre Ihre Mithilfe erforderlich, Mr. Trenton. Sie und Ito könnten einfach ein Auge auf das Haus haben. Würden Sie das tun?« »Keine Ahnung, wie lange es dauert. Der ganze Papierkram braucht seine Zeit und wir haben nur 3 Detectives auf dem Revier. Von denen sind 2 im Urlaub und einer ist krank.« »Covid«, sagte Canavan. »Tris soll es ganz schön erwischt haben, habe ich gehört.« »Das kann ich gerne tun«, sagte ich. »Sie möchten verhindern, dass jemand das mit dem unbewohnten Haus mitbekommt und dann einbricht.« »Genau. Obwohl Plünderer ihre Informationen meistens aus Nachrufen in der Zeitung beziehen, und wer schreibt auf Mrs. Bell schon einen Nachruf? Sie hat ja ganz allein gelebt.« »Ich könnte auf Facebook einen Account für sie einrichten und was posten.« »Okay, gut. Und wir geben Ihren Namen und das wenige Bekannte über Sie an die Presse weiter.«